Fonseca, Celso, Feriado. Musik hier im Deutschlandradio Kultur an diesem späten Dienstagnachmittag oder frühen Dienstagabend, wie immer man es nennen will. Eins ist jedenfalls sicher, diese Containerschiffe, von denen wir gerade gesprochen haben, die sind so groß, dass dort mehrere tausend Container tatsächlich draufpassen. Auf die größten passen bis zu 19.000 dieser riesigen Container. Schlecht. Und wenn man die alle hintereinander stellen würde auf LKWs, dann wäre die Autobahn Hamburg-Hannover zu. Also um mal sozusagen die Dimension einfach eines großen Containerschiffs zu illustrieren. Ne? Tja, momentan gibt es aber unglaublich viele Container, die nicht so richtig wissen, wo sie hin sollen. Der Grund ist, die koreanische Reederei Hanshin ist pleite. Das war immerhin die siebtgrößte der Welt und wir dachten vor zwei Wochen, na gut, das ist eine Nachricht aus der Wirtschaftswelt, sowas passiert eben. Aber seit einigen Tagen wird diese Dimension klar, denn das heißt, dass mittlerweile oder für eine ganze Weile lang 80 riesige Containerschiffe stillgelegen haben. Entweder im Hafen, wo sie nicht mehr raus durften, oder im Meer, weil sie nicht in die Häfen rein durften. Wir haben ja schon das Beispiel aus Hamburg genannt, wo die Hanshin Europe 350 Meter lang festhängt und nicht auslaufen darf. Mittlerweile werden wieder ein paar entladen, aber es geht um 500.000 Container insgesamt mit verschiedenen Waren, die sozusagen jetzt ein paar Tage festgesteckt haben, weil diese Reederei pleite ist. Und wir wollen darüber reden mit Max Jons. Er ist Professor für Maritimes Management an der Hamburg School of Business Administration. Einen schönen guten Tag, Herr Jons. Guten Tag. Erklären Sie uns bitte zuerst. Also ganz viele von diesen Schiffen, die durften tagelang nicht in die Häfen rein oder nicht aus den Häfen raus. Warum? Das hat einen ganz einfachen Grund, dass diejenigen, die mit den Schiffen dann umgehen, also die Schlepper, vielleicht auch die Lotsen und die Hafenarbeiter sicher gehen wollten, dass sie ihr Geld bekommen. Das heißt, wenn ein Schiff ausläuft und vorher bedient worden ist, dann sind die Dienstleistungen oft viele, viele tausend Euro oder Dollar wert. Und wenn man das mit einer insolventen Reederei macht, weiß man ja in der Regel nicht, ob man das Geld dann bekommt. Also in der Regel bekommt man es dann eher nicht. Mhm. Und daher muss man zunächst das Schiff festhalten, damit man im allerschlimmsten aller Fälle dann das Schiff notfalls auch versteigern kann, um sein Geld zu bekommen. Wir lesen jetzt, dass vielerorts die Waren doch wieder gelöscht werden, weil es erst einmal Überbrückungsgeld gibt. Trotzdem, Hanshin ist pleite, ist insolvent. Und wir lesen jetzt, Überkapazitäten in der ganzen Branche haben für diese Schwierigkeiten gesorgt. Was heißt das, Überkapazitäten? Das ist ein ganz einfacher Marktmechanismus. Überkapazitäten heißt, es gibt zu viele Schiffe für die Waren, die transportiert werden müssen oder sollen. Und bei Containerschiffen heißt, es gibt zu viele Containerschiffe zurzeit. Wobei es eigentlich so ist, dass der Markt ständig wächst. Also jedes Jahr werden mehr Container über das Meer transportiert als vorher. Aber das wissen die vielen hundert Reedereien, die es weltweit gibt. Und daher bauen viele Reedereien immer wieder neue Schiffe. Und größere auch, ne? Und auch noch größere, weil die Skaleneffekte nach wie vor positiv sind. Und deswegen gibt es im Moment leider zu viele. Was heißt Skaleneffekte sind positiv? Das heißt, ich kann ein Schiff, auf das ich 5.000 Container laden kann, um die Welt fahren lassen. Und wenn ich ein Schiff mit 15.000 Containern beladen kann, kann ich das mit genau derselben Mannschaft betreiben. Okay. Und brauche auch kaum mehr Energie, um das Schiff zu fahren. Und das heißt, die nächsten 10.000 Container fahren dann in Anführungsstrichen fast umsonst um die Welt. Also momentan gibt es noch diese Überkapazität, weil viele Firmen mit vielen Containern. Jetzt ist Hanshin insolvent. Wird es da eine Entlastung geben auf dem Markt? Es hat jetzt in den letzten drei Tagen eine sehr spürbare Entlastung gegeben. Das kann und wird aber nur eine sehr kurzfristige sein. Und zwar nur so lange, wie die Schiffe von Hanshin festliegen und nichts transportieren können. Aber die Schiffe, die Hanshin hat und betrieben hat, sind alle sehr jung. Die fast alle sind jünger als 10 Jahre und ein Handelsschiff wird in der Regel 25 Jahre lang betrieben. Das heißt, solange diese Schiffe festliegen, haben die anderen Reedereien mehr zu tun und die Kunden weichen dann auf die anderen Reedereien aus. Aber nach überschaubarer Zeit, und das können Tage sein oder es werden in diesem Fall wahrscheinlich einige Wochen sein, werden diese Schiffe irgendwo anders wieder betrieben werden. Ob es dann eine neue Hanshin-Reederei ist oder ob die Schiffe von anderen Reedereien gekauft werden, ist egal, aber die Schiffe verschwinden nicht. Die gehen auch nicht unter, sondern und werden auch nicht dauerhaft festliegen. Die werden wieder auf den Markt kommen und dann die Preise wieder nach unten treiben. Also der Preiskampf geht dann sozusagen weiter. Welche anderen Probleme hat denn diese Branche noch? Das ist eigentlich unser größtes Problem zurzeit, dass wir eigentlich zu wettbewerbsfähig sind. Das heißt, wir sind zu kundenfreundlich, bieten zu viel Raum an und dann geht der Preis sehr schnell, sehr stark nach unten. Ansonsten sind wir eine sehr, sehr, sehr moderne Branche, die auch sehr umweltfreundlich die Waren transportieren kann. Aber wir haben ein Containerschiffe sind umweltfreundlich? Ja, umweltfreundlicher als jedes andere Transportmittel. Eben unter anderem weil sie effektiv sind vielleicht, ne? Weil sie effektiver sind. Genau. Also die Auslastungsgrade der Motoren sind extrem hoch und wenn ich auf einem Lastwagen nur 2 Container transportieren kann und auf einem großen Containerschiff 15.000, führt das dazu, dass der einzelne Kilometer sehr umweltfreundlich transportiert wird. Aber davon gibt es eben im Moment zu viele und dadurch sind die Preise nicht wirtschaftlich. Aber der Wettbewerb ist so weltweit verteilt, dass sich kaum jemand zurückzieht und auch niemand seine Schiffe verschrottet. Sind das dann sozusagen jetzt, naja, ich sag mal so Sorgen, die man sich erstmal leisten müssen können? Also im Endeffekt, Sie haben zwar Sorgen, aber trotzdem ist der weltweite Handel von Ihnen abhängig, wie nie zuvor, und wird es auch bleiben? Davon gehen wir aus, aber es gibt 2 ganz wichtige weitere Trends dabei noch. Das eine ist, dass wir weltweit im Moment ja ein Wiedererstarken von protektionistischen Strömungen sehen. Wir sehen ja auch in Europa einen ganz großen Widerstand gegen Freihandelsabkommen. Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft einen zumindest gedämpften Welthandel sehen. Das ist die eine Tendenz, die wir mit großer Sorge sehen. Das andere, was uns im Moment auf der rein wirtschaftlichen Seite umtreibt, nicht auf der politischen, ist, dass die Staaten, in denen sehr viele Schiffe gebaut werden, insbesondere China, Korea und Japan auch und wenige andere Staaten, dass die versuchen mit aller Kraft und mit sehr vielen staatlichen Subventionen die Werften und die Werftarbeiter in Arbeit zu halten. Das heißt, in diesen Staaten kann man so günstig wie überhaupt noch nie historisch Schiffe bauen und bestellen zurzeit. Und deswegen hört dieser Teufelskreis im Moment auch nicht auf. Das heißt, es wird weitere Pleiten noch geben? Müssen wir damit rechnen? Der nächste Schritt ist erstmal, dass es weiterhin immer mehr Schiffsbestellungen gibt. Das heißt, die Märkte werden sich nicht sehr schnell erholen. Denn für die einzelne Reederei ist es sehr sinnvoll, im Moment ein neues Schiff zu bestellen. Dann hat man sehr moderne, sehr effiziente Schiffe. Das löst uns aber volkswirtschaftlich nicht aus dem Kreis, dass wir insgesamt dann zu viele Schiffe haben. Das wird weiter an der Preisschraube drehen und entweder gibt es weitere Insolvenzen möglicherweise, es wird aber höchstwahrscheinlich eher mehr Zusammenschlüsse zu immer größeren Reedereien geben. Max Jons, Professor für Maritimes Management an der Hamburg School of Business Administration. Wir haben mit ihm über die Pleite der koreanischen Reederei Hanjin gesprochen und über die Auswirkungen für die gesamte Branche. Vielen Dank. Danke. Deutschlandradio Kultur, Paragraph 175, darüber haben wir schon gesprochen. Er hat jahrzehntelang Homosexuelle diskriminiert. Er ist längst aufgehoben, aber der Bundesjustizminister will also noch mehr. Er will nicht nur die Aufhebung aller Urteile, er will auch eine Entschädigung. Auch das haben wir thematisiert. Wie realistisch das wiederum in der Großen Koalition ist, das wollen wir gleich klären. Wir sind gleich beim Juristentag, wo der Minister aufgetreten ist. Und dieses ambitionierte Anliegen von ihm ist nur eines von vielen Themen auf diesem Juristentag. Zuvor noch Musik aus München von Amy Warning. I'm not worth it.